In der Regierungszeit Maximilians beginnt der Aufstand der Niederlande gegen die absolutistische Beseitigung ihrer ständischen Rechte und die brutale Gegenreformation durch die Spanier. Im Auftrage des spanischen Königs schiebt Herzog Alba die Statthalterin Margarete von Parma, die Tochter der Johanna van der Geinst und Karl V., zur Seite. Er nimmt den Grafen Egmont, der sich in den spanischen Kämpfen gegen die Franzosen ausgezeichnet, und Admiral Hoorne gefangen, macht ihnen den Prozess und lässt sie am 5. Juni 1568 zu Brüssel enthaupten. Wilhelm von Oranien konnte sich durch die Flucht auf sein Stammschloss Dillenburg der Verhaftung entziehen. Immer neue Schrecken von Hinrichtungen und unerhörter wirtschaftlicher Druck lassen den Aufstand ausbrechen, dessen auch Alba nicht mehr Herr zu werden vermag. Mildere Maßnahmen der spanischen Krone kommen zu spät, zumal König Philipp von der Gegenreformation nicht ablassen will. Eine grauenvolle Plünderung von Antwerpen durch unbezahlte spanische Söldner gibt dem Aufstand neue Nahrung. Es ist das Verdienst Alexanders von Parma, des Sohn der Margarete von Parma, wenigstens die südlichen Provinzen zu behaupten, während sich die sieben nördlichen, seit 1579 zur Utrechter Union zusammengefasst, nicht mehr unterwerfen lassen. In völliger Erschöpfung endet der Krieg, in welchem Spanien auch mit gedungenen Mördern arbeitete. Einem solchen war 1584 Wilhelm von Oranien erlegen. Nun folgen einander Waffenstillstände, bis endlich die Niederländer im Frieden von Münster und Osnabrück die Unabhängigkeit von Spanien erreichen, zugleich aber auch endgültig aus dem Deutschen Reiche ausscheiden. Wohl waren die Niederlande schon durch Karls des V. Burgundischen Vertrag vom 26. Juni 1548 der Kompetenz des Reichskammergerichts entzogen worden und der Religionsfriede hatte keine Geltung mehr für sie gehabt. Trotzdem hätte das Reich diese herrlichen Gebiete nicht im Stich lassen dürfen. So aber hat es sich trotz aller Entrüstung, die auch am Kaiserhof über das Vorgehen Albas herrschte, in recht binnendeutscher Bequemlichkeit zu keinem Einschreiten in der höchsten Not der niederländischen Volksgenossen entschließen können. Nur Friedrich III. Von der Pfalz, der Calviner, rührt sich, ist aber zu schwach, selbst wenn er mit ganzer Kraft dem Bedrängten beispringen wollte. Die Niederländer hatten vergebens, noch vor dem Ausbruch der Katastrophe, ein Bündnis zu gemeinsamer Abwehr mit den deutschen Protestanten erstrebt. So aber hat Deutschland, sowohl in der Zeit Maximilians II. Als auch seines Nachfolgers Rudolfs II. Versagt. Kein Wunder, dass dann das Mündungsgebiet des Deutschen Rheins unserem zu gleichgültigen Volk und Reich in eigengeschichtlicher Entfaltung entglitt. Der Kaiser Maximilian stirbt 1576, 49 Jahre alt, einen Tag nach dem Regensburger Reichstagsabschluss. Seine Regierung, der ein rechtes Programm mangelte, hat die auf sie gesetzten Hoffnungen enttäuscht. Das Verhältnis zwischen Kaiser und Reich beginnt sich zu lockern. Es gewinnt dann später den Anschein, als bestünden die Beziehungen zwischen beiden nur darin, dass der Kaiser sich von Zeit zu Zeit, um Türkenhilfe zu erhalten, an den Reichstag wendet. Seine Leistung dafür ist eigentlich gering genug. Auf diesen Kaiser der enttäuschten Hoffnungen, der in allem nur ein Halber gewesen, folgt Rudolf II. 1576 bis 1612, eine der seltsamsten Erscheinungen unserer Geschichte, ein Einsamer auf dem Kaiserthron, der sich je länger, desto mehr von der Außenwelt abschließt, in geradezu krankhafter Abneigung die Erledigung der Geschäfte scheut, die Qual seiner Räte und die Quelle ihres ungeheuren, selbst auf Domestiken ausstrahlenden Einflusses, Ursache der peinlichsten Verschleppung der Reichsgeschäfte, seltsam genug in einer aufgeregten Zeit, in der von Jahr zu Jahr mehr der Augsburger Religionsfrieden versinkt, um den Dämonen des Krieges Platz zu machen. Ein Mann, der in dieser wild bewegten Zeit die Politik verachtet, ohne sich jedoch von der Macht trennen zu können, die er, eingeschlossen in seiner Prager Hofburg, oft durch Wochen unsichtbar für die Außenwelt, gar nicht ausübt. Als aber am Ende des Lebens der Tatenscheue mit unbarmherziger Hand dieser Macht beraubt wird, erwägt er die äußersten Entschlüsse, sein Recht wiederherzustellen. Doch in den 36 Jahren seiner Regierung interessieren ihn geschliffene Steine und Gemälde, mit denen er die kaiserliche Sammlung mehrt, Edelsteine und Wunder der Natur, noch mehr die Pracht des Sternenhimmels und dessen geheimnisvoller Einfluss auf die Menschenschicksale, weit mehr als das Regieren. Es ist eine glückliche Zeit, wenn der Gelehrte um sich weiß und selbst wieder lernen kann. Da vergisst er sein mangelhaftes Selbstvertrauen, das wunderlich neben seinem Herrscherbewusstsein steht und ihm kein Problem der Zeit zu lösen versuchen lässt. Auf dem Hradschin zu Prag weilen ein Kepler und ein Tycho de Brahe. Der Kaiser ist in der Enge seines Laboratoriums eifrig dabei, den ersehnten Stein der Weisen zu finden. Er hat einen Orden erfunden, der nicht äußerlich sichtbar getragen werden darf. Durch diesen seltsamen Orden soll eine verborgene Gemeinde der Guten ausgezeichnet werden. So sehr die Gestalt des Kaisers die Dichter anregen mag, von denen ihm der große Grillparzer bereits in dem Drama »Ein Bruderzwist in Habsburg« ein erschütterndes Denkmal gesetzt hat, der Historiker wird sich hier der ganzen Tragödie unseres Volkes bewusst. Da steuert eine Generation mit vollen Segeln in einen Krieg hinein, der nach dem Hass, den es auszutoben gilt, nach der Größe des Gegenstandes, um den es geht, seinem Umfang und seiner Dauer nach seinesgleichen suchen wird. Der Kaiser aber, als Reichsoberhaupt zu rechtzeitigem Eingreifen pflichtgemäß berufen, hält sich tatenlos verborgen, um nichts entscheiden zu müssen. Obwohl selbst eifrig katholisch, ist er in den Streitigkeiten seiner Regierungszeit nicht Partei, so oft, oder besser gesagt, so oft seine Räte auch zugunsten der katholischen Partei eingegriffen haben. Er wird nicht Mitglied des katholischen Großbundes der Liga. Aber er tut auch nichts, die Brandherde auszutreten, die man so deutlich allenthalben sich bilden sehen kann. Fast ist es ein Wunder zu nennen, dass während seiner langen Regierungszeit die Gewitter, die von allen Seiten heraufziehen, nicht zur Entladung kommen. Oder ist es gerade die völlige Windstille in der kaiserlichen Burg, die das Losbrechen der verheerenden Unwetter aufgeschoben hat? Jedenfalls kommt es während seiner und seiner Ratgeber Trautson und Rumpfregierung von allen Seiten her schwarz heraufgezogen und die Entwicklung geschieht im Zeichen des Angriffs der Gegenreformation.